Madonna. Ich werd nicht putzen und auch nicht den Rasen mähen. Ich bin Linda da und ich will ein Waschbad. Ich bin Linda da und ich will ein Waschbad. Ich bin Linda da und ich will ein Waschbad. Ganz einfach nur Spaß, Spaß, Spaß. Ich bin nicht Lilo oder Kim und nicht Sharona. Will auch mal Freizeit, das hab ich mir doch verdient. Ich bin Linda da und